Geldscheine in meinem Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie. Visa Cards in meinem Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie. Ausweise in meinem Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie. Drogen in meinem Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie. Ich habe alles in dem Portemonnaie, kaufe mir Louis am Champs-Élysées. An meiner Wrist oder mal Piqué, Sluts werden wet, so wie ein See. Wenn ich dich seh, zieh ich die Gun. Deine Freundin schaut mich an, denn ich bin ihr Traummann. Ich festzieh nicht im Traum, Mann, ich mache ständig blau. Mann, erscheine ich in der School, denn ich buhl mit der Gang. Bitch, ich bin nicht wie du, ich brauche kein IQ. Bitch, ich brauche Money in den Jeans von Kalkani. Bin am Ballen so wie Nani, du rufst nach deiner Mami. Wenn ich mit der Squad auftauch, komm und lauf, lauch, denn sonst mach ich Auflauf aus deiner Spasten-Crew. Deine Bitch ist red wie Apfelmus. Bitch, call mich O2, egal was, erkenn du. Wir trappen aus dem Bando, cruisen rum im Lambo. In meiner Hand die Bankrolls und ich drück aufs Tempo. Echt Gold ist meine Chain, du Note hast ein Herzproblem. Denn ich shoote mit der Waffe und bringe dein Herz zum Stehen. Geldscheine in meinem